Thank you. euch allen. Die Ordnung erschaffend, gebend, verteilend, ist aber der König. Der König soll nie, aber er will, eingesetzt wird ein neuer Gerichtshof, die brennende Kammer, wenn Väter vergiftet werden von Söhnen, so ist Untersuchung durch die brennende Kammer. Wenn von Eifersucht getriebene zu Hexen gehen und ein Bild der Geliebten dem Wachs aufdrücken und das Bild durchstechen, dass in der Ferne die Geliebte verächze, so urteilt die brennende Kammer. Wenn Diebe die Träger von Schmuck erstechen in finstern Winkel, so werden sie angehaucht vom Feueratem der brennenden Kammer. Hephaistos war jedoch ein Goldschmied wie dieser Kardiak. Sein Schmuck erreicht den Prunk der Meister von Florenz und übertrifft ihn. Am Hof hört ich von ihm reden, er des das schöne Bild mit eigenen Augen. Schönheit stets von neuem mich erstaunt, die Lippen sind gewölbt, den Bogen gleich von Cupido gespannt, jedoch der Pfeil fliegt dem Aug und trifft das Herz. Ich in der Ehrfurcht, die das Volk im Zolte auch Mitleid beigesellt. Die Spangen, die wunderbaren Gehänge, das in Gold von ihm gewohnte, das in Silber versenkt. Käufer kommt zu Kardiak. Geht mit dem Schmuckstück jubelnden Herzens. Plötzlich wird er umschwirrt, die Luft um ihn ertost. Ein Schatten steigt vom Hintergrunde auf. Der Besitzer, versunken auf in Schönheit, verwirrt, geschwächt, sein Fuß versucht zu fliehen. Ist ihm aber ein Dolch gestoßen ins Genick. Der Mörder raubt den Schmuck und wie ein Geier verschwindend in die Höhe. Weg davon! Paris seufzt unter der Fülle von Verbrechen. Sind geheimnisvoll wie diese. Die Diebe einig unter sich, vielleicht umstehen sie die Handwerkstatt des armen Kardiak. Sie lauern, gleich geht der Ruf, so wie ein Vogelpfiff von einem Ende. Hat zum anderen. Dieser hat den Schmuck ermordet ihn. Wir bat zu kaufen noch. Angezogen vom überirdisch Schönen geht wieder einer hin. Als mein Leben, ihr fürchtet mich. Nichts, auch nicht den Tod, auch nicht den Tod. So bringt mir das Schönste, was Kardiak je schuf. Heute Mitternacht steht meine Tür euch offen und Bogen des Muts und Pfeil des Blicks sind euer Eigentum. Ich eile, hol den Schmuck und stürze an ihr Bett, und die Schale der Liebesnacht singt selig. Ewigkeit, Männer!